in Zukunft eine Blase. Und die Gegenwart wird zum Fass. Wenn das Neue plötzlich alt ist und das Alte ist begehrt, dann sträuben sich meine Haare. Oder war es doch umgekehrt? Nichts bleibt so, wie es sein soll, und nichts war so, wie es ist. Drum sollte es auch egal sein, wer du eigentlich bist. Thank you.